30. August. Traf mich mit Hadley, unserem Gemeindeschreiber, der auf meine Frage nach der Pest erzählte, sie nehme besonders in unserer Gemeinde stark zu. Denn, sagt er, da starben 9 diese Woche, obwohl ich nur 6 angegeben habe. Was eine sehr üble Praxis. Und mich denken lässt, dass es andernorts ebenso ist und deshalb die Pest viel größer als die Leute annehmen. Zu Fuß Richtung Moorfields, ob ich, Gott vergebe mir meine Anmaßung, irgendwelche Leichen auf dem Weg zum Grab sehen könnte. Aber Herr im Himmel, wie jedermanns Blicke und Rede auf der Straße nur um Tod geht und nichts anderes, und wenige Leute spazieren gehen, dass die Stadt wie ein Ort des Elends aussieht. Einsam und verlassen. 31. August. Die Pest zeigt diese Woche ein starkes Anwachsen über alle Erwartungen hinaus. Um fast 2000. So endet dieser Monat mit großer Betrübnis beim ganzen Volk wegen der Ausmaße der Pest. In der City starben diese Woche 7.496 und davon 6.102 an der Pest. Aber es wird befürchtet, dass die wahre Anzahl der Toten diese Woche 10.000 nahe kommt. Teils wegen der Armen, von deren Anzahl wegen der Ausmaße keine Notiz genommen werden kann. Teils wegen der Quäker und anderer, die keinerlei Glocke für sich geläutet haben wollen. 3. September, Tag des Herrn. Setzte meine neue Perücke auf, aber riskierte nicht, sie zu tragen, weil die Pest in Westminster war, als ich sie kaufte. Und man kann gespannt sein, wie die Mode in puncto Perücken sein wird, wenn die Pest vorbei ist. Denn keiner wird sich trauen, irgendwelches Haar zu kaufen, aus Furcht vor Ansteckung, dass man es nämlich von den Köpfen an der Pest gestorbener Leute abgeschnitten hätte. Aber Herrgott, sich den Wahnsinn von Leuten in der Stadt vorzustellen, die, weil es ihnen untersagt ist, zuhauf mit den Leichen daherkommen, um zuzusehen, wie sie begraben werden. 4. September. Es machte mir Sorge, an der Kuhmfarm vorbeizukommen, wo etwa 21 Leute an der Pest gestorben sind. Und vor 3 oder 4 Tagen sah ich dort in der Umfriedung eine Leiche unbegraben in einem Sarg liegen. Und eine Wache ist dort ständig aufgestellt, Tag und Nacht, damit die Leute nicht heraus können. Die Pest macht uns grausam wie Hunde gegeneinander. 6. September. Sah mich in London auf der Straße um, und sah Feuer, die auf der Straße brannten, wie es in der ganzen City auf Anordnung des Lord Mayor geschieht. Zu Wasser zum Duke of Albemarle und unterwegs überall Feuer zu beiden Seiten der Themse. Befremdlich bei hellem Tageslicht 2 oder 3 Begräbnisse an der Uferböschung zu sehen, zweifellos alle wegen der Pest. Und doch begleiteten jedes wenigstens 40 bis 50 Leute. 7. September. Finde in der wöchentlichen Liste 8.252 Tote insgesamt und davon 6.978 durch die Pest. 10. September, Tag des Herrn. Zu Fuß nach Hause, weil einer meiner Fährleute gestern krank wurde, aber dank Gottes großer Gnade bin ich gestern nicht mit ihnen gefahren. Meine Frau teilt mir die schlimme Nachricht mit, dass ihr Vater sehr krank sei. Und ich sagte ihr, ich befürchtete an der Pest, weil nämlich das Haus verschlossen worden ist. 14. September. Gezwungen, zur Börse zu Fuß über die Brücke zu gehen, wo überall in der Gegend die Pest ist. Erstaunt, die Börse so voll zu sehen. Ich glaube 200 Leute, aber alles einfache Leute. Dem Verschließen befallener Häuser wird jetzt keine Beachtung mehr geschenkt. Und wir können sicher sein, dass wir mit Leuten umgehen und zusammenkommen, die von der Pest angesteckt sind. Die Pest ist um 500 und mehr zurückgegangen. Die erste Abnahme, die wir bei der Seuche verzeichnen, seit sie begann. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Liste zwar im Ganzen weniger geworden ist, jedoch für die City innerhalb der Stadtmauern angestiegen und wohl auch noch weiter steigen wird. Sie ist dicht an unser Haus herangekommen. Treffe auf Leichen von Pesttoten, die zum Begraben ganz in meiner Nähe mittags in der City durch die Fan Church Street transportiert wurden. Finde die Angel-Taverne am unteren Ende von Tower Hill verschlossen und auch das Ale-House bei den Tower Stairs. Der arme Payne, mein Fährmann, hat ein Kind begraben und liegt nun selbst im Sterben. Noch eine Tochter von Mr. Lewis ist erkrankt und meine beiden Dienstleute, Will, Hugh und Tom Edwards, haben ihre Väter verloren. aber vertreibe mir die melancholischen Gedanken so gut ich kann.